Zur Unterstützung der Erklärung von Regierung, Parteien und Organisationen der DEVRK, die im Zusammenhang damit abgegeben wurde, dass das Songun Korea in der harten Konfrontation mit den feindseligen Kräften wieder den Sieg erringt, veröffentlichten das Schweizerische Korea-Komitee und die Schweizerische Zuche-Ideologie-Studiengruppe am 30. April eine gemeinsame Erklärung. Und das Antiimperialistische Forum Deutschlands gab am 29. April eine Erklärung gegen die Anti-DEVRK-Erdrosselungsmachenschaften der USA und ihre Anhänger ab.